Ja, vielen Dank. Mein Zögern zuzusagen, nach mutmachenden Worten dann doch, beruht darauf, dass ich auch im Anfang des Vortrags einigen Annahmen, Grundannahmen, Begrifflichkeiten, die in dieser Konferenz verwendet werden, sehr grundsätzlich widersprechen muss. Ich hoffe, ihr könnt das aushalten, bin mir ganz zuversichtlich, um dann eine ganz andere Perspektive auf die Problematik der Aufhebung des Kapitalismus zu werfen. Und der Tag heute ist sehr interessant strukturiert, weil wir hatten Dieter Sauer, ich fand es brillant, den Vortrag. Ich kann da quasi nahtlos anschließen und es ist interessant, dass ich aber einen ganz anderen Zugang, Ansatz, Anschlusspunkt finde als die Wirtschaftsdemokratie, und darum wird es jetzt gleich gehen, was ich für andere Schlüsse daraus ziehe, aus dem, was wir gehört haben, auf der analytischen Ebene erstmal. Ich habe mir einfach mal dieses Heft der DKP genommen und geguckt, was wird da eigentlich unter Ökonomie des Sozialismus verstanden, um mir einfach mal einen Überblick zu verschaffen, weil mit Sozialismus kann ich nicht viel anfangen. Und warum, das versuche ich jetzt darzustellen, kurz, weil das ist nicht mein Schwerpunkt. Es gibt in der Debatte, so scheint mir, zwei Stränge. Es gibt diejenigen, die offen sagen, ja, Sozialismus ist eine warenproduzierende Gesellschaft und dann müssen wir uns also auch damit beschäftigen, wie wir das Wertgesetz richtig anwenden. Der zweite Strang sagt, nein, nein, schließlich haben wir die Privateigentümer an Produktionsmitteln enteignet, also kann es keine Warenproduktion sein, sondern es muss irgendwie eine Güterproduktion sein. Die Warenform spielt da keine Rolle mehr. Ich kann zwar den logischen Argument nicht nachvollziehen, aber so wird argumentiert. Das heißt, es gibt dann eine politische Regelung der stofflichen Verteilung und der Produktion. Teilweise verwenden aber beide Seiten, so wie ich das jetzt identifiziert habe, ähnliche oder gleiche Argumente jeweils für die eigene Position. Für mich stellt sich das also als zwei Stränge dar. Die einen, die sagen, ja, Sozialismus ist Warenproduktion, und dann ist klar, dass man die Produktivität als Maßstab hat, dass die Ökonomie der Zeit gilt, dass der Plan in gewisser Weise das leisten muss, was der Markt leistet, dass man dann vielleicht auch Marktmechanismen nutzen kann, dass es um Leistungsgerechtigkeit geht. Nicht jeder nach seinen, wie heißt das für den Sozialismus? Jeder nach seinen Leistungen und jeder nach seinen... Nicht jeder nach seinen Bedürfnissen. Es gibt auch so eine Abwandlung für den Sozialismus, wo es um die Bezahlung nach Leistung geht. Also es geht um die Anwendung des Wertgesetzes letztlich. Während die Seite, die sagt, nein, nein, wir sind schon mit dem Sozialismus über die Warenproduktion hinaus, wir haben es nur mit einer Güterproduktion zu tun, die argumentieren, es gibt eben keinen Kapitalmarkt mehr, schließlich wären ja die zum Beispiel Banken und große Konzerne in staatlicher Hand. Und die Kooperation würde organisiert über den Plan, statt eben der Anarchie des Marktes, wie es immer so schön heißt. Dann gibt es schon noch sowas wie eine Verteilung nach Leistung eben, und das wird auf letztlich Geld gedruckt, wie groß der Anteil ist, der dann nach der erworbenen oder nach der erbrachten Leistung dann einem vom gesellschaftlich produzierten Vermögen zusteht. Kurz, ich will das jetzt abkürzen, gar nicht so weit darauf eingehen, diese beiden Richtungen, so wie sie mir auch in dieser Konferenz vorzukommen schienen, teilen aber etwas, nämlich die Arbeitszeitrechnung. Weil die Frage ist ja, wie werden dann die gesellschaftlich produzierten Reichtümer verteilt, und da spielt eben immer noch die Arbeitszeit eine zentrale Rolle. Wer aber die Arbeitszeitrechnung, damit die Arbeitswerttheorie positiv zugrunde legt und nicht wie Marx als Kritik, als Kern der Kritik der politischen Ökonomie begreift, wer also A sagt, der muss dann auch B sagen, muss das Äquivalenzprinzip anerkennen, muss den Äquivalententausch anerkennen, muss von dem Verkauf der wahren Arbeitskraft ausgehen, muss letztlich davon ausgehen, dass die Grundkategorien eben die Warenproduktion sind. Das ist jetzt eine unschöne Darstellung. Ich lese es mal vor, das Zitat, was da drin steckt, das ist von Marx. Weil sich die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, eben auch für den Sozialismus, als regelndes Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, dann wirkt das so wie etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Also wenn man in die Logik der Warenproduktion reingeht, dann kann man nicht sagen, ich mache hier eine kleine Modifikation, dort will ich nicht, dass die Warenproduktion wirkt, sondern möchte beispielsweise politisch verteilen, aber auf der anderen Seite sagen, ja, wir brauchen Leistungsgerechtigkeit auf der Basis der Arbeitszeitrechnung. Das geht nicht. Wenn man es versucht, erzeugt man Disproportionalitäten und letztlich setzt sich dann die Logik als Zwangsgesetz dann doch durch, wie einem eben das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt, wie Marx sagt, oder wie eben der reale Sozialismus dann kollabiert. Meine Konsequenzen daraus sind, der Sozialismus als Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Kommunismus war zwar so angedacht, auch von Marx, früher niedere Phase des Kommunismus, aber das funktioniert nicht, denn das Primat in dieser Konzeption liegt auf der politischen Herrschaft. Also wir ergreifen die Macht und dann regeln wir die alten Mechanismen nach politischen Vorgaben. Das ist die Grundidee. Aber der Sozialismus basiert eben auf der Arbeitswerttheorie als Grundlage des Prinzips der Leistungsgerechtigkeit, als Grundlage des Verkaufs der wahren Arbeitskraft. Und meiner Auffassung nach ergibt die Arbeitswerttheorie nur Sinn für die Warenproduktion als Ganzes. Mein Schluss ist also, Sozialismus ist eine warenproduzierende Gesellschaft und damit hat Sozialismus keine Aufhebungspotenz, keine. Alle Versuche der Modifikation der Wirkmechanismen der warenproduzierenden Gesellschaft reproduzieren sie. Das ist sozusagen mein Kernargument. Und dieser Tatsache, dieser harten Aussage, finde ich, muss man sich stellen, auch diejenigen, die dann ja, mit anderen Argumenten versuchen, dafür zu argumentieren, warum man Modifikationen machen kann, müssen sich der Frage stellen, naja, reproduziert ihr nicht damit genau die Kategorien, die ihr langfristig aufheben wollt? Aus dieser Überlegung ergeben sich für mich zwei Aufhebungskonzepte, die ich mal so bildlich gegenüberstellen möchte, nämlich denen des Sozialismus und des Kommunismus von Commons. Ich komme gleich drauf, was Commons da soll. Erstmal von den Vertreterinnen des Sozialismus wird der Kapitalismus vor allen Dingen als Klassengesellschaft begriffen. Das heißt, es gibt eine Klassenherrschaft, das ist eine politische Fragestellung, die muss auch politisch beantwortet werden durch Machtübernahme, durch die Mehrheitsklasse, die Arbeiterklasse. Wenn sie dann die Macht innehat, muss sie ihre politische Macht nutzen, um die Produktionsweise umzubauen, um langfristig in Richtung Kommunismus zu kommen. So ist die Idee. Ich sage, das kann grundsätzlich nicht funktionieren, weil man eben genau während dieses Umbaus sich der Kategorien, der Realkategorien, real wirkmächtigen Kategorien der Warenproduktion bedient und sie damit reproduziert und deswegen niemals einen Ausweg aus dem Sozialismus als Warenproduktion finden wird. Auch das Argument, naja, der umgebende Kapitalismus hat verhindert, dass der Realsozialismus blüht, teile ich damit nicht. Sondern schon in der immanenten Logik steckt eben die Reproduktion der basalen Kategorien drin, die eigentlich zu überwinden sind. Wie kommt man jetzt aus dem Dilemma raus? Meiner Meinung nach, das möchte ich jetzt hier vorstellen, indem man den Kapitalismus grundsätzlich als Warengesellschaft begreift, kritisiert und aufhebt. Was bedeutet, es geht um den Aufbau einer neuen Produktionsweise, die das Ziel hat, die Warenproduktion abzulösen, um dann den Kommunismus oder Kommunismus zu erreichen. Also in gewisser Weise umgedreht, nicht erst die politische Herrschaft und dann die Produktionsweise, sondern erst die Produktionsweise als Thematik auf die Tagesordnung setzen und dann natürlich die Frage stellen, was heißt denn das dann politisch? Darauf möchte ich jetzt eingehen. Ich werde auch nicht alle Fragen beantworten, aber was ich machen werde ist, ich versuche ein Szenario zu geben, wie eine freie Gesellschaft jenseits der Kategorien der Warenproduktion funktionieren kann und welche Vergesellschaftungsformen und Vermittlungsformen es darin geben kann. Dem will ich mich jetzt annähern, aber erstmal nochmal auf die Ansätze kritisch oder ja, den Unterschied nochmal herausarbeiten, Kapitalismus als Klassengesellschaft, der erste Ansatz. Hier ist der Analyse- und Kritikfokus, der berühmte antagonistische Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Mehrwert, zentrale Kategorie, Ausbeutung, haben wir auch alles hier gehört, Privateigentum an Produktionsmitteln, das wird thematisiert und als aufzuhebendes Begriffen. Meiner Meinung nach greift das zu kurz, reicht nicht aus. Aber daraus resultiert natürlich der Handlungsfokus, den wir auch kennen. Der Interessenkampf, Gewerkschaften, Umverteilung, haben wir auch hier gehört, wie wichtig das ist. Politische Intervention zur Beeinflussung der Staatsmacht übernehmen durch Wahl oder Revolution, eh wurscht. Irgendwann dann aber mal wird versprochen, dass genau das, was gestärkt wird, nämlich zum Beispiel der Staat, im Sozialismus ist der Staat, hat eine unglaublich große Rolle, der soll dann aber irgendwann absterben. Für mich ein Widerspruch in sich. Das geht nicht. Wie geht es aber anders? Darauf will ich hinaus, aber erstmal noch, ja, jetzt sind wir bei Kapitalismus als Warengesellschaft. Was ist hier der Analyse- und Kritikfokus? Das ist die Ware. Die Ware aber jetzt nicht begriffen als Ding, sondern das ist ja quasi schon das Aufsitzen auf dem Fetisch. Sondern die Ware ist das soziale Verhältnis zur Produktion von Gütern, die wir brauchen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Es ist eine soziale Form, wie wir produzieren. Wenn wir die Ware als soziale Form begreifen, können wir Fragen anders stellen und kommen auch auf andere Antwortrichtungen. Das will ich gleich zeigen. Wert und Geld als abstrakte Form des Reichtums ist zu kritisieren. Auch daraus resultieren andere Schlüsse. Zum Beispiel die Strategie der Demonetarisierung, kann ich, wenn es interessiert, was zu sagen. Oder ganz zentral, auch wurde hier benannt, die Exklusionslogik als zentraler sozialer Mechanismus des Ausschließens von Menschen aus der Existenzsicherung in der Gesellschaft. Der steckt in der Warenproduktion drin, und indem wir Warenproduktion betreiben, betreiben wir die Logik der Exklusionslogik, was heißt, es geht nicht anders, als dass wir uns immer auf Kosten von anderen durchsetzen. Das ist kein persönliches Defizit, sondern es ist strukturell so angelegt, dass die den Arbeitsplatz haben, haben ihn, weil ihn ein anderer nicht hat. Die sich am Markt durchsetzen, setzen sich durch, weil sich ein anderes Unternehmen nicht durchsetzt und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Besitz an Produktionsmitteln und Reproduktionsmitteln. Warum schreibe ich das hier hin? Das ist jetzt ein wichtiger Unterschied oder eine wichtige Unterscheidung, die ich machen möchte, und mich wundert immer, warum die nie getroffen wird, nämlich die zwischen Eigentum und Besitz. Na, das kennt schon eigentlich das bürgerliche Gesetzbuch, diese Unterscheidung. Eigentum ist eine Rechtskategorie, während Besitz die reale Verfügung über die Produktionsmittel oder über die Mittel allgemein gesprochen adressiert. Wenn man das unterscheidet, dann kommt man auch in solchen Transformationsperioden zu anderen Schlüssen als diesen meiner Meinung nach Kurzschluss zu sagen, wenn wir das Eigentum Vergesellschaften, wie auch immer, in kollektive Hand überführen, dann haben wir den Schlüssel schon in der Hand. Nein, nein, nein, nein, da haben wir gar nichts in der Hand, wenn die gleiche Logik immer noch weiter wirkt, das nutzt gar nichts. Sondern es geht um die reale Verfügung, um die wirkliche, tatsächliche Verfügung über die produktiven Mittel. Die Frage muss also lauten, können wir tatsächlich, wirklich unsere Lebensbedingungen herstellen oder nicht? Oder ist das nur so, dass wir dann zwar meinetwegen kollektiv den Laden besitzen, aber doch wieder nur in der alten Logik produzieren? Uns am Markt behaupten müssen? Frage Mondragon, Genossenschaft. Tolle Sache, wurde immer hervorgehoben. Mondragon hat es geschafft, in der Krise solidarischen Ausgleich zwischen den Betrieben zu leisten. Galt bisher. Jetzt ist Mondragon dabei, den Kern der Genossenschaft, nämlich den Betrieb Fagor, das ist die Produktion von Haushaltsgeräten, aufzugeben, ihnen keine weitere Kredite mehr zu geben, sondern der Betrieb Fagor wird fallen gelassen, weil sie Mondragon sonst als Ganzes aufs Spiel setzen. Sie müssen das machen, das ist das Haus, was einem über den Kopf gerade zusammenpurzelt, und das gilt auch für Genossenschaften. Was macht Fagor? Natürlich, was können sie nur machen? Sie fragen bei Hedgefonds an und sagen, habt ihr nicht ein paar hundert Millionen für uns, wir wollen weiter überleben. Völlig nachvollziehbar, aber das ist die Logik, die wir verstehen müssen, und dann bitte nicht der Illusion aufsetzen, dass die Genossenschaften eine grundsätzlich andere Logik enthalten. Ich glaube, dass man da auch diesen Schluss schon nach dem Vortrag von Dieter Sauer ziehen kann. Es ist auch eine Form, wie man eben die Arbeitenden mit daran beteiligt, aber innerhalb der warengesellschaftlichen Logik. Und dann muss man die ganzen Konsequenzen eben hinnehmen und dann darin operieren, so wie das Fagor jetzt macht. Sie haben keine andere Chance. Es ist ihnen also auch gar nicht vorzuwerfen. Okay, es geht um den Aufbau neuer Formen der Peer-Produktion. Also das, was Dieter Sauer beschrieben hat, würde ich mit neuen Formen der Peer-Produktion bezeichnen. Das Wort Peer bedeutet eben genau, adressiert genau diese Frage des Herausnehmens von diesen bürokratisch-hierarchischen Strukturen. Auf einmal interessieren die Arbeitenden als Peers, die begingen sich als Gleichrangige, die dann in selbstorganisierter Form die produktiven Notwendigkeiten selbst zu organisieren haben. Sowohl in der normalen Warenproduktion wie, und das interessiert mich, außerhalb dieser Strukturen. Beitragen statt tauschen, Besitz statt Eigentum sind so Slogans sozusagen, die man daraus ziehen kann. Ich komme vielleicht noch darauf zu sprechen, wenn ich auf die entsprechenden Beispiele kommen. Auskooperieren, es geht um Auskooperieren, nicht auskonkurrieren. Perspektivisch Durchsetzung der Peer-Produktion. Übrigens gibt es auch ganz interessante Beispiele, wo kluge Unternehmer, Konzernlenker in Aktiengesellschaften genau das erkannt haben, auch mit den Begriffen Peer-Produktion. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir schon mal untergekommen ist, aber ich fand es interessant, dass einzelne Konzernlenker genau mit den Begriffen von Peer-Produktion, von Liquid Democracy, dem Einsatz von Wikis, der Beteiligung der Beschäftigten genau diese Logik erkennen und implementieren und damit diese Gratwanderung, die du so wunderbar herausgearbeitet hast, nochmal zuspitzen sozusagen. Also das Kapital ist tatsächlich die revolutionäre Kraft, weil es die fortgeschrittensten, modernsten Methoden herausfindet, herausfiltert und zur Anwendung bringen wird. Es gibt keinen Grund, keine Grundlage, keine Methode, keine Struktur, auf die wir uns sozusagen als sicheren Hafen zurückziehen könnten, wo wir sagen, wenn wir uns da drauf stellen, dann sind wir auf der Seite des Fortschritts. Das gibt es schlicht nicht. Sondern wir haben nur die Chance, uns in diesen Widersprüchen zu bewegen und sie zu erkennen und ja, dann versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. So, Verhältnisse der Ansätze zueinander, kurzes Schema, Kritikfokus, Klassengesellschaft hatte ich dargestellt. Da geht es sozusagen um die Ebene, wo ich sage, da wird eben die basalen Fragen, werden da mal so ein bisschen ausgeblendet, um die es mir geht, nämlich, was ist eigentlich warengesellschaftliche Produktion? Es gibt dann auch so eine wechselseitige Kritik, können wir nochmal drauf zurückkommen, die ich auch jetzt als Vertreter derjenige, der auf der Seite der Kritik der Warengesellschaft steht, da wird nämlich mir auch oft entgegengehalten, naja, du vernachlässigst den Machtaspekt. Es geht ja tatsächlich um reale Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft, richtig. Tatsächlich weiß ich dazu wenig zu sagen, weil ich einfach eine andere Perspektive habe, aber umgekehrt würde ich sagen, ihr überhöht den Machtaspekt und glaubt, wenn ihr die Machtfrage löst, ihr jetzt, wer auch immer sich angesprochen fühlt, dann habt ihr die Mittel in der Hand und vernachlässigt dann aber die Frage, wie wird überhaupt grundsätzlich produziert. Also die Frage der Produktion, wie wird tatsächlich in welchen sozialen Formen die Lebensbedingungen hergestellt, die wird von der rein politisch orientierten, sage ich jetzt mal, Tendenz unterschätzt. Warum Kritik der Warenproduktion will ich eigentlich nur schnell durchgehen. Ware ist nicht bloß ein Ding, sondern eine soziale Form, hatte ich gesagt. Privateigentum möchte ich noch so viel zu sagen. Das wird auch immer, verstehe ich auch meistens in der Diskussion nicht, es wird Privateigentum und dann wird Gemeinschaftseigentum gegenübergestellt. Für mich ist gemeinschaftliches Eigentum einfach nur kollektives Privateigentum. Das ist kategorial kein Unterschied, außer dass da mehrere drüber verfügen. Aber solche kollektiv-privateigentümlichen Formen gibt es ganz unterschiedliche. Nicht von der Aktiengesellschaft bis zur Genossenschaft. Aber der Kern ist immer das Privateigentum. Das ändert sich nicht. Deswegen kann ich immer diese einfachen Slogans, Gemeineigentum statt Privateigentum, nicht nachvollziehen, zumal sie die ganze zugrunde liegende Logik überhaupt nicht ansprechen. Also aus meiner Sicht ist das Eigentum die Kehrseite der Ware. Wenn man Ware sagt, muss man auch Eigentum sagen und damit die ganze Logik, die ganze Exklusionslogik akzeptieren und damit umgehen. Was auch diejenigen tun, die darauf setzen, China und so weiter, hatten wir diskutiert. Auch hier nur ganz kurz, die Exklusionslogik halte ich für das zentrale Merkmal der warengesellschaftlichen Produktion. Ich möchte dieses hervorheben, weil das zahlreiche Spaltungen in dieser Gesellschaft erzeugt, unter anderem auch die Spaltung von Ökonomie und Nichtökonomie. Das ist ein historisches Artefakt und keine natürliche Art und Weise, wie wir unsere Lebensbedingungen herstellen. Deswegen irritieren mich auch solche emphatischen Heraushebungen, dass wir dann im Kommunismus oder im Sozialismus die Ökonomie beherrschen. Das ist für mich Reproduktion erstmal der genuinen Spaltung in einen abgespaltenen Produktionsbereich und den Rest sozusagen, wo ja eigentlich der Mehrheit, die mehrheitliche Zeit des Lebens verbracht wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Untersuchungen vom Bundesamt für Statistik kennt, die eben ganz klar fragen, wie hoch ist der Anteil der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten, die in der Warenform erbracht werden? Also das heißt beim Statistischen Bundesamt, die bezahlt werden. In Österreich sind die Zahlen übrigens ein bisschen anders, aber im Bundesamt für Statistik sind es eben ein Drittel zu zwei Drittel, also ein Drittel in der wahren Form, also bezahlt und zwei Drittel nicht bezahlt. Das heißt, den 42 Millionen Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen, wo viele prekär und so weiter zweifelhaft sind, wie die das zählen, aber denen stehen 23 Millionen Menschen gegenüber, die ehrenamtlich tätig sind. Allein diese Größenordnung mit zunehmender Tendenz, tatsächlich auch reguläre Arbeit zu ersetzen durch ehrenamtliche Tätigkeit, ist nur ein kleines Schlaglicht, weil in diesem Bereich der Nicht-Arbeit und nicht entlohnten Tätigkeiten gehört natürlich die ganze sogenannte Familienproduktion, der ganze Bereich von Vereinstätigkeiten, von Erholung und so weiter und so fort, der ist eigentlich dominant von der Zeit her. Aber von der Logik her ist er natürlich der wahren Logik untergeordnet, die den kleineren Bereich ausmacht. Von der wahren Form geht die Exklusionslogik aus, die alles in dieser Gesellschaft durchzieht. Und wenn dann meinetwegen die Staatsangehörigkeit genutzt wird, um Migrantinnen und Migranten gegen Einheimische auszuspielen, dann ist das nur ein Vehikel, in der die Exklusionslogik sich eben auswirkt und vollzogen wird, sozusagen. Aber erkennen müssen wir, dass es sich um eine basale Logik handelt, die auf die Warenproduktion zurückgeht, aus meiner Sicht. Waren sind doppelt kontaminiert, auch das wird mir viel zu wenig angesprochen. Das heißt, in die Waren ist nicht nur, das ist kein neutrales Ding, sondern da ist ihr Zweck eingeschrieben. Also nicht nur die Planned Obsolescence, die inzwischen berühmte, kann man da ansprechen, sondern die Waren sind eben einfach dazu gemacht, verkaufbar zu sein, das ist ihr Hauptzweck, muss ich euch nicht erzählen, aber in der, was dann als Form dann rauskommt, können wir eben nicht nur einfach übernehmen, Fabrik übernehmen und dann weiter produzieren, sondern ich glaube, dass ein Umbau tatsächlich, und das ist eine Frage, die zum Beispiel die Grünen viel stärker adressieren, sozial-ökologischer Umbau, was natürlich nur unter kommunistischen Verhältnissen geht, muss aber genau die Form, die stoffliche Form und die Zweckhaftigkeit der Dinge, die geschaffen werden, zentral ansprechen. Und das passiert mir auch viel zu wenig. Auch die Produktionsmittel sind also kontaminiert. Auch die können wir nicht einfach für andere Zwecke einsetzen. Was stattdessen? Meiner Meinung nach geht es darum, Produkte und Produktion neu zu erfinden, neu zu definieren, neu zu machen. Und das ist kein Prozess, der am grünen Tisch stattfindet, sondern eher passiert in der Welt. Er passiert im Moment weitgehend außerhalb der Warenproduktion, aber teilweise rückt er in die Warenproduktion rein. Also es kommt zu Amalgamierungen. Beispiele, die ihr kennt, sind Wikipedia oder vielleicht Wikispeed, ich sage da gleich noch was zu, oder dieses große Projekt Global Village Construction Set, Open Source Ecology, wo es darum geht, ganz anders zu produzieren. Und wenn man sich dann diese Beispiele anguckt, was ich gleich tun werde, dann stellt man auch fest, was da auch stofflich rauskommt, ist anders. Enthält einen anderen Zweck, vergegenständlicht. Finde ich sehr interessant. Also Beispiel Wikipedia. Was passiert in Wikipedia? Wikipedia hat nicht den Brockhaus und die Enzyklopädie Britannica auf dem Markt nach den Regeln der Warenproduktion wegkonkurriert, sondern hat quasi ein neues Terrain eröffnet. Man kann sagen, Wikipedia hat die privaten, proprietären Produzenten auskooperiert. Er hat eine höhere Form der Kooperation geschaffen. Es ist ja nicht so, auch diesen Kurzschluss finde ich immer ganz komisch, wenn jemand sagt, ja, wir wollen Kooperation statt Konkurrenz. Es gibt also keine bessere Kooperation als in Unternehmen, da muss man nur mal reingehen, wie toll da kooperiert wird. Aber die Kooperation in Unternehmen oder auch zwischen Unternehmen hat immer den Zweck, andere auszukonkurrieren. Also auch Kooperation steht immer unter der Überschrift Exklusionslogik, andere auszukonkurrieren. Hier aber bei Wikipedia funktioniert die Logik so: Wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir möglichst viele Leute, Menschen einladen, die Artikel schreiben. Fablabs, Produktionsmittel in die eigenen Hände nehmen. Eine boomende Entwicklung, inzwischen gibt es über 1000 Fablabs auf der Welt, wo Menschen einfach sagen, wir produzieren die Dinge, die wir brauchen, selber mit Hightech-Produktionsmitteln. Also nicht mehr, was weiß ich, ich will es mal ein bisschen polemisch sagen, nicht mehr in Kommuneverhältnissen mit noch aus vorkapitalistischen Strukturen stammenden, handwerklich orientierten Produktionsweisen, sondern mit Hightech-Maschinen, 3D-Druckern, Lasercuttern und so weiter und so fort. Oder das Projekt, was ich schon kurz ansprach, Wikispeed. Was ist Wikispeed? Da wird ein Auto konstruiert, da wird die Frage der Mobilität durchaus auch diskutiert, aber erstmal geht es um die Produktion eines Autos, das an völlig anderen Kriterien gehorcht, wie zum Beispiel ganz niedrigen Kraftstoffverbrauch, Modularität, das ist übrigens ein Kennzeichen, was man immer wieder findet, also dass man innerhalb von 10 Minuten zum Beispiel den Motor austauschen kann, von einem Benzinaggregat zu einem Elektromotor oder was auch immer. Das heißt, die Kriterien in der Produktion sind ganz andere. Entsprechend auch bei Open Source Ecology, dieses Bild links unten mit dem Traktor oder der Ziegelpresse, die man dort sieht. Dieser Traktor und die Ziegelpresse, die haben das gleiche Antriebsaggregat, nämlich ein Hydraulikaggregat, was man braucht, um so eine Lateralbewegung zu machen oder was zu pressen. Das heißt, die Kriterien, nach denen dort dann auch produziert wird, die fließen eben auch in die stoffliche Produktion ein. Also Open Source Ecology nochmal, dieses Bild. Ja, das Ziel ist, die 50 wichtigsten Produktionsmittel herzustellen, damit autonome, autarke Versorgung von kleinen Gemeinschaften möglich ist. Dazu gehören eben Brennöfen zur Metallproduktion bis eben Traktor herstellen, Lasercutter und so weiter und so fort, Roboter auf Hightech-Basis. Oder auch das ist ein interessantes Projekt, Ruti. Da geht es um die Frage, wie kann man Ölpest bekämpfen, das ist ganz spannend, wo eben dieses Projekt herausgefunden hat, dass man mithilfe von Segelschiffen eine sehr gute Ölbekämpfung machen kann. Wenn euch das Projekt interessiert, googelt einfach mal danach. Ist ziemlich spannend. Okay, wie kommt man jetzt in Richtung der angekündigten Skizze einer freien Form von Vergesellschaftung jenseits der wahren Form? Mein Ansatzpunkt der Überlegung ist die Elementarform. Die habe ich von Marx geklaut. Manche sagen, es reicht, den ersten Mann des Kapitals zu lesen. Ich sage, ach wieso, man braucht nur den ersten Satz lesen. Ihr habt schon verstanden, ja. Da steht nämlich, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als eine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware und meine Untersuchung der Überlegung, was kann denn eine Alternative sein, beginnt genau dort auch, weil ich die Ware eben nicht als Ding begreife, was da als ungeheure Sammlung von stofflichen, schönen Geschichten waren, sondern als soziale Form der Art und Weise, wie wir produzieren, begreife. Also für mich ist die Elementarform an der Stelle die soziale Mikroform, die, und das ist jetzt der Zusammenhang, den ich versuche herzustellen, die gesellschaftliche Makroform erzeugt und umgekehrt. Weil das ist das, was Marx ja im Kapital macht. Ist natürlich eine Darstellung und nicht die Forschung, aber der hat sich ja auch überlegt, verdammt nochmal, wie fange ich an, das mal darzustellen? Hat er sich, glaube ich, ziemlich lange rumgeschlagen. Die Marx-Exegeten werden das besser wissen als ich. Und dann hat er sich für die Ware entschieden. Warum? Weil das der logische Ausgangspunkt ist, von dem aus er dann in den drei Bänden und mehr Texten versucht zu entwickeln, wie die anderen Formen sich daraus entwickeln. Ja, das ist auch meiner Meinung nach logisch richtig und nachvollziehbar. Und so versuche ich dann also auch von einer neuen sozialen Mikroform auszugehen und zu gucken, kann man eine neue gesellschaftliche Makroform von dort aus denken. Mir geht es um den Vermittlungszusammenhang. Der Begriff Vermittlung ist erfreulich oft gefallen. Mir geht es genau darum, um den Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft, von Produktion und Reproduktion, eben von Mikrohandlungen und Makrokohärenz. Kohärenz ist wichtig, wurde in anderen Worten auch schon angesprochen. Der Begriff der Proportionalität taucht da auf. Kann natürlich nicht so sein, dass wie auch immer, welche Gesellschaft auch immer, es nach disproportionalen Maßstäben verläuft. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Realsozialismus nicht funktioniert hat, weil eben genau diese Proportionalität auch nicht hergestellt werden konnte. Okay, wie kann das gehen? Nochmal ein historischer Blick der Elementarform aus meiner Sicht, meine Perspektive daraus. Und diese schöne Skizze daneben soll auch so ein bisschen illustrieren, worum es geht. Also in den agrarischen Gesellschaften ist meiner Meinung nach die Subsistenz, die soziale Mikroform. Dort geht es um, jetzt kommt der Begriff zum ersten Mal, um die traditionelle Commons-Nutzung. Und Marx hat ja dann in dem Kapitel die sogenannte ursprüngliche Akkumulation sehr schön herausgearbeitet, was Durchsetzung von Kapitalismus zur Voraussetzung hatte, nämlich die Zerstörung dieser traditionellen Commons-Nutzung, weil da einfach die Subsistenz, die Existenz der Menschen zu großen Teilen dranhing. Nicht? Der doppelt freie Lohnarbeiter musste erzeugt werden, um dann, zweiter Schritt, die getrennte Privatproduktion von Waren durchzusetzen. Und diese Trennung in diese beiden Blasen soll eben andeuten, dass zwar die konkreten einzelnen Gebrauchswerte produziert werden, aber letztlich erfolgt die Vergesellschaftung über den Tausch, über die Tauschvermittlung. Und da interessieren ja eben nicht, muss ich euch nicht erzählen, die Gebrauchswerte, die konkrete Besonderheit der Produkte, sondern ihre Abstraktheit, nämlich die Wertform, die die Vermittlung herstellt. Diese Spaltung in diese beiden Bereiche ist meiner Meinung nach der ursächliche Grund für diese Exklusionslogik bzw. eine Folge davon, das bedingt sich. Und wo kann es dann meiner Meinung nach hingehen? Ja, es kann nur so hingehen, dass nicht die Vergesellschaftung hinter unserem Rücken über ein abstrakt Allgemeines geschieht, sondern dass die Menschen selber als konkret besondere Individuum die Vergesellschaftung selber herstellen, die Vermittlung selber herstellen. So als grobe Richtung. Das nenne ich vernetzte Peer Commons Reproduktion. Reproduktion auch, um anzudeuten, dass auch die Trennung in Reproduktion und Produktion ein Artefakt ist und keine natürliche Erscheinung. Peer Commons, was ist das? Jetzt komme ich also zur Elementarform der kommunistischen Vermittlung. Ich springe übrigens zwischen den Begriffen Kommunismus und Kommunismus hin und her. Macht für mich keinen großen Unterschied. Manchmal aus didaktischen Gründen, wenn ich in anderen Kreisen bin und dieser K-Begriff nicht mehr so gerne gehört wird, spreche ich dann immer von Commons oder von Commoning, ganz selten von Kommunismus. Aber eigentlich ist das Gleiche, weil es geht um die Frage, wie kann eine Vergesellschaftung jenseits der wahren Form geschehen? Und das ist etwas, interessanterweise, ist so meine Erfahrung, dass das von Menschen verstanden wird, die sich noch nie irgendwie kritisch mit dem Thema befasst haben, für die Marx irgendwie ferner Philosoph ist oder so, aber auf der Erfahrungsebene, auf der Ebene der Individualitäten, die Kapitalismus heute hervorbringt, und das hat Dieter Sauer wunderbar beschrieben, was das heißt, auf der Ebene dieser Erfahrung, und zwar der Alltagserfahrung, können Menschen inzwischen verstehen, was es heißt, Commons-Produktion zu machen. Was heißt das nämlich? Es geht immer darum, irgendwelche Ressourcen zu nutzen, die in einem sozialen Prozess zu verwenden, um Dinge herzustellen oder zu erhalten. Und dieser soziale Prozess wurde von Peter Linebaugh, einem marxistischen Historiker aus den USA, Commoning genannt. Was ist das Charakteristikum des Commonings? Das Charakteristikum ist, dass die Menschen sich selbst organisieren und die Regeln ihrer sozialen Zusammenkunft, ihres Miteinandertuns, ihrer Tätigkeiten selbst festlegen. Also sich selbst bestimmen. Selbstbestimmung und Selbstorganisation sind Kennzeichen des Commoning. Dabei kommt was raus, entweder wird was erhalten, das war traditionell vor allen Dingen dominant, der Wald wird erhalten oder die oder jenen Wassergebiete werden erhalten, oder bei den neuen Commons, es wird etwas hergestellt. Produktionsmittel zum Beispiel oder andere nützliche Güter oder landwirtschaftliche Produkte, künstlerische Produkte etc. Alles. Es gibt in dem Bereich inzwischen fast nichts mehr, wo es nicht auch schon freie Projekte gibt. Das heißt, für mich ist spannend zu gucken, okay, in der Produktion, das haben wir verstanden, läuft dieser Individualisierungs- und gleichzeitig Unterordnungsprozess unter die Logik des Kapitals und damit unter die Exklusionslogik. Und wie gehen jetzt die Beschäftigten damit um? Das ist eine wichtige Fragestellung. Aber was ich eben beobachte, ist, dass viele Leute damit so umgehen, dass sie sagen, scheiß auf den Betrieb, ich mache mal die Entfaltung meiner Individualität, kann ich dort nicht vollziehen. Das ist immer eingebettet, eingezwängt in die Notwendigkeit, sozusagen mich zu verwerten, also den Markt unterzuordnen. Ich mache das in freien Zusammenhängen. Ich gehe raus aus dieser Logik und gehe in andere Zusammenhänge. Und das ist möglicherweise, fragen dann auch wieder Leute, möglicherweise auch ein Zugang, um meine Existenz zu sichern. Wo ich dann natürlich wieder mit der wahren gesellschaftlichen Logik konfrontiert bin. Also auch dort gibt es nicht, ich gehe jetzt raus, meinetwegen aus den klassischen Unternehmen als, meinetwegen Ingenieur, ich bin Ingenieur, und mache jetzt irgendein freies Projekt. Und dann bin ich davor geschützt, was die böse Warenwelt mit mir macht, mal abgesehen, dass die Kategorien ja so gar nicht da sind. Nee, das funktioniert nicht, sondern ich habe natürlich es mit den gleichen Widersprüchen zu tun, nur ich kann dann anders damit umgehen. Und das eine der Erscheinungsformen ist der berühmte Entrepreneur. Also die Selbstunternehmensgestalt, die versucht genau mit dieser Widersprüchlichkeit das zu tun, was ich für richtig halte und gleichzeitig meine Existenz zu sichern, womit ich wieder den fremden Kriterien genügen muss, mit diesem Widerspruch umzugehen. Also das, was ich jetzt erzähle, dafür brauche ich sonst viel, viel, viel mehr Zeit. Deswegen ist das alles sehr, sehr gerafft. Aber zur Illustration, was für mich Warenlogik und Commonslogik bedeutet. Also wie gesagt, mir geht es um die soziale Form vor allen Dingen. Auf der Warenlogik haben wir den schönen Begriff des Homo economicus. Da geht es tatsächlich um so eine Karikatur eines Menschen, weil nur bestimmte Eigenschaften interessieren. Auf der Seite der Commons geht es um den ganzen Menschen. Aber wir haben gehört, wie eben genau dieses zunehmende Reinziehen der ganzen menschlichen Qualitäten in die Logik auch sich mit der alten Vorstellung von Homo economicus gar nicht mehr verträgt. Das heißt, dieses beides sind auch keine getrennten Bereiche, sondern es geht ineinander über. Negative Reziprozität, also ein negatives Aufeinanderbezogensein, positive Reziprozität auf der Seite der Commons. Ich brauche die anderen, sonst komme ich da nicht voran. Strukturelle Vereinzelung hatten wir schon als Problem der Isolation gehabt. Strukturelle Gemeinschaftlichkeit auf Seiten der Commons. Wir brauchen die Gemeinschaft, das Commoning, sonst geht es nicht. Bedarfe, die zahlungsfähigen Bedürfnisse, auf der anderen Seite die Bedürfnisse selber zählen. Abstrakte Gleichheit, konkrete Besonderheit. Formale Gerechtigkeit zum Beispiel, wichtiger Begriff. Aber was heißt das? Das hat Marx auch schon in den Gothaer Programmkritik gesagt. Wenn das formal gerecht zugeht, dann geht es immer ungerecht zu. Dann ist es eben nicht fair, wie im Commons-Zusammenhang gesagt werden würde. Warum? Weil die Bedürfnisse ja real unterschiedlich sind. Und wenn man abstrakt gleich verteilt zum Beispiel, 10 Personen, 10 Stück gibt es zu verteilen, jeder kriegt eins, dann ist das konkret, in den konkreten Lebensumständen unfair, weil die einen vielleicht 2 brauchen und die anderen nichts. Und das braucht auch Aushandlungsprozesse, soziale Formen der Entscheidung, wie dann auch Produkte verteilt werden. Das nur so als Beispiel. Okay, ich will die jetzt nicht so im Detail alle durchgehen, da würden auch noch mehr zugehören, sondern ich will es mit folgendem Kurzsatz zusammenfassen. Auf der Seite der Warenlogik haben wir es mit der individuellen Entwicklung, die immer strukturell zulasten anderer geht. Das ist die Logik der Warengesellschaft, was ich Exklusionslogik nenne. Und auf der Seite der Commons haben wir es mit einem Satz zu tun, der euch vielleicht bekannt vorkommt. Da ist nämlich die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller. Das gilt schon für die Mikroform, nicht erst für eine befreite Gesellschaft, wo dann alle springen, Quellen des Reichtums da unheimlich reichhaltig fließen, was wir uns heute gar nicht mehr leisten können. Oh Gott, es gibt ja die ökologische Katastrophe schlechthin, wenn die Quellen dann nur noch reichhaltig fließen und wir dann erst den Sozialismus oder Kommunismus machen dürfen. Nein, nein, wenn das nicht in der Mikroform schon realisiert ist, dann wird es auch nicht in der gesamten Vergesellschaftung, in der gesamten Vermittlung der gesamten Gesellschaft repräsentiert sein. Das ist ein Perspektivenwechsel, den wir meiner Meinung nach machen müssen, um die Frage der Aufhebung zu thematisieren. So, wie kann man das jetzt denken? Schematisch gehe ich von der Elementarform aus, frage dann nach der gesellschaftlichen Vermittlung, wie sich die herstellt. Und letztlich geht es ja darum, die Lebensbedingungen herzustellen. Wie stellen wir unsere Lebensbedingungen her? In welcher sozialen Form? Das sowohl für die individuelle wie für die gesellschaftliche Ebene. Peer Commons aus meiner Sicht ist, These, diese Elementarform kann ich nicht weiter begründen. Und jetzt kommen wir zu der Vermittlungsebene, die vielleicht nochmal interessant sein kann. Da stehen jetzt 2 Worte, die ich erläutern möchte, nämlich einmal Stigmergie. Was ist Stigmergie? Da steckt das Wort Stigmata drin, also Zeichen. Hier bei der Stigmergie geht es um die Koordination in großen, dezentralen Systemen durch lokale Informationen. Was heißt das? Beispiel Wikipedia, das klassische Beispiel. Wikipedia, wenn ich dort einen Artikel schreibe, dann kann ich auch Links einbauen auf Begriffe, die ich gerne benutzen möchte und die Links verweisen dann auf andere Artikel. Wenn aber zu einem Begriff, den ich gerne benutzen möchte, noch kein Artikel geschrieben wurde, dann erscheint dieser Link rot. Dieses ist ein Signal an andere potenzielle Autorinnen und Autoren. Hier gibt es einen Begriff, der ist noch nicht ausgeführt. Weißt du darüber Bescheid? Dann ja, dann klick auf den roten Link und schreibe den Artikel. Das ist eine ganz simple Form der Stigmergie. Also ein Zeichen wird gegeben, die im Prozess der Produktion, in dem Fall des Artikels, entstehen, die Hinweise auf andere sind, die Expertinnen und Experten sind, um dann diesen Produktionsschritt zu vollziehen, der nötig ist, um das Ganze rund zu machen. Das kann man sich auch in expliziter Form vorstellen, wird natürlich auch in anderen Kontexten, normalen Unternehmen und so weiter genutzt, aber nicht in der Form von vorgegebenen Kennziffern, sondern die Frage ist eher, welche notwendigen Tätigkeiten sind zu tun, damit am Ende was bei rauskommt, was am Anfang sich überlegt und geplant wurde. Ja, Planung in einem ganz anderen Sinne. Anders zusammengefasst, es geht um die hinweisbasierte Aufgabenverteilung durch Selbstauswahl. Ich komme gleich noch auf den Begriff der Selbstauswahl, weil der ist für mich entscheidend. Erstmal aber zur polyzentrischen Selbstorganisation. Der Begriff der polyzentrischen Selbstorganisation stammt von Vincent und Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, 2009, Nobelpreisträgerin für Wirtschaft, hat sich mit Commons beschäftigt. Ihre Fragestellung war, warum haben die Commons überhaupt überleben können angesichts der existierenden, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, so formuliert sie es nicht, weil sie da eher eine traditionelle Herangehensweise hat, unter kapitalistischen Bedingungen. Warum konnten Commons überhaupt überleben? Interessante Frage. Sie hat dann also Gelingensbedingungen herausgefunden, unter denen Commons, traditionelle Commons, wo es eben um Wälder und Wassereinzugssysteme und sowas ging, wie konnten die überleben? Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Eine lange Forschung, ihr Lebenswerk sozusagen, hat dafür den Nobelpreis bekommen. Und ein Begriff, der dann daraus entstanden ist, den ich sehr spannend finde, ist nämlich die Frage, okay, Commons kann man sich ja noch vorstellen, wenn das so eine lokale Gemeinschaft ist und wir kennen uns alle und 15 Personen und jeder kennt noch den Namen des anderen und dann sprechen wir das ab. Das ist irgendwie noch sinnlich vorstellbar. Aber wie wird das bei mehreren hundert, mehreren tausend Personen, bei großen, komplexen, zusammenhängenden Systemen, wie zum Beispiel, das hat sie untersucht, Wassereinzugssystemen, die eben auch großflächig reguliert werden müssen. Wie haben die das geschafft, dass die dann 600 Jahre lang überleben? Ja, sie haben es geschafft, indem sie Netzwerke bilden und diese Netzwerke sind Verbindungen zwischen den einzelnen lokalen Projekten, man könnte auch sagen Betrieben, die aber nicht gleichförmig organisiert sind, die auch keine Zentrale kennen mit einem zentralen Plan, sondern die polyzentrisch organisiert sind. Polyzentrisch bedeutet, es gibt mehrere funktionale Zentren, die sich herausbilden in diesem Netzwerk, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Diese beiden Begriffe, Stigmergie und polyzentrische Selbstorganisation, ich hoffe, dass ihr gestattet mir das noch, ich würde gerne den Gedanken noch durchkriegen, nehme ich jetzt, um dann zu entwickeln, wie man sich eine Vergesellschaftung jenseits der Warenform vorstellen kann. Erstmal nochmal zur Stigmergie, zur Selbstauswahl. Das ist nämlich eine zentrale Geschichte. Aus meiner Sicht ist auch hier ein Perspektivenwechsel vorzunehmen. Bisher haben wir quasi fordistisch gedacht. Sozialismus ist die Übersetzung des Fordismus auf Verhältnisse, wo die Arbeiterklasse die Macht hat. Warum? Weil immer wieder alle an Plan denken. Und Plan heißt, ich, Planbehörde, plane für andere, die dann das und das zu tun haben. Wir haben immer ein für die anderen Planverhältnis. Völlig egal, wie das konstruiert ist, ob als Zentralplan oder irgendwie ein bisschen abgemildert mit noch Marktelementen rein. Dieses Verhältnis, ich organisiere für andere, wie sie ihren Prozess zu tun haben, über den sie eigentlich selber besser Bescheid wissen, ist eine strukturelle Dysfunktionalität. Die geht nicht auf. Und deswegen können wir den Plan als Mittel knicken. Ich bin dafür, Zentralplanung überhaupt als utopisches Moment einer freien Gesellschaft zu knicken, gedanklich. Weil das nicht aufgehen kann, aus dem Grund, den ich genannt habe. Stattdessen heißt eine freie Gesellschaft, das freie Individuum selbst auswählen, was sie tun, weil sie wissen, was sie tun müssen, damit ein Prozess erfolgreich zu Ende kommt. Nun können wir uns das unglaublich schwer vorstellen. Ich kriege dann immer die Frage, berechtigtermaßen, ja wie, willst du die Leute jetzt freiwillig machen lassen? Wenn ja jeder freiwillig machen kann, was er will, dann bricht dir doch das Chaos aus. Wer putzt denn dann das Klo? Oder wer kümmert sich um alte Menschen? Berechtigte Fragen. Aber die kommen natürlich aus den Erfahrungen, die wir in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen machen. Und meine Herausforderung sozusagen, meine Denkherausforderung an mich und an euch ist, können wir uns das prinzipiell anders vorstellen? Ich werde nur zu dieser prinzipiellen anderen Vorstellbarkeit was sagen. Nicht zu der Frage, wie kommen wir dahin, weil die Zeit habe ich nicht. Also es geht um die Selbstauswahl. Ich kriege nicht gesagt, in einem hierarchischen System, egal ob das jetzt klassisch hierarchisches oder konsenshierarchisch, möchte ich mal sagen, was ich zu tun habe, wo ich mich dann unterordne, sondern ich entscheide stigmergisch anhand von Zeichen, ah, das ist spannend, ich bin Ingenieur, ich weiß genau gut Bescheid in dem Bereich, also schreibe ich den Artikel, stelle das Produkt her oder leiste meinen Beitrag im Management, wie auch immer. Funktioniert übrigens teilweise auch genauso und die klugen Unternehmerinnen und Unternehmer nutzen genau das aus. Wir haben ansatzweise das von Dieter Sauer gehört. Das ist genau die revolutionäre Potenz des Kapitals, was meiner Meinung nach die Voraussetzung schafft dafür, dass wir auch freie Produktion machen können, aber in einem ganz anderen Sinne. Also, was sind soziale Netzwerke? Wenn wir Gesellschaft denken, finde ich, ist ein Ansatz, in Netzwerken zu denken. Auch Kapitalismus kann man sich als Netzwerk denken, mit bestimmten polyzentrischen Schaltstellen. Der Staat spielt da eine große Rolle. Aber wie kann man das ohne Staat denken? Ohne Geldvermittlung, ohne Warenform. Wichtige Eigenschaften von Netzwerken. Kleine Netzwerke wachsen langsam. Wir sind noch auf der Stufe des anstrengenden Wachsens von kleinen Netzwerken, die aber ziemlich interessant in allen Bereichen derzeit entstehen. Und die haben die Eigenschaft, dass sie dann eine sehr starke Dynamik bekommen, wenn sie oberhalb einer kritischen Schwelle gelangen. Der sogenannte Netzwerkeffekt. Den nutzen natürlich auch das Kapital aus. Bestes Beispiel kennt ihr alle ist Facebook. Nicht? The winner takes all und Facebook, da muss man jetzt sein, um zu existieren. Also diese Dynamik, die da drin steckt, finde ich wichtig mitzudenken, wenn wir über Transformationen nachdenken. Netzwerke, die durch Eigenbeteiligung der Individuen sich selber erzeugen. Wenn wir über diese kritische Schwelle rüberkommen, dann entstehen ganz ungeahnte Dynamiken, dann entstehen vor allen Dingen auch ganz ungeahnte Geschwindigkeiten der neuen Vergesellschaftung. So, und was man eben auch aus der Netzwerkforschung weiß, diese Netzwerke, diese sozialen Netzwerke, die binden sich nicht uniform zueinander, also was weiß ich, es kommen immer neue dazu, sondern die strukturieren sich selbst, die bilden eben genau diese polyzentrische, verteilte Funktionalität aus. Das ist etwas, was man beobachten kann in der Forschung. Große Netzwerke sind skalenfrei, das heißt, wenn große Netzwerke existieren, dann ist es egal, ob man jetzt welchen Ausschnitt man nimmt. Es ist die Skalenfreiheit. Also man kann die Skala sozusagen zerkleinern und dann haben die trotzdem noch die gleichen Eigenschaften in der verkleinerten Skala. Das ist ein ganz wichtiger Effekt für die Frage, können solche Netzwerke stabil sein? Sind die selbst reparaturfähig? Können die sozusagen Störungen von außen, die es natürlich immer gibt, verkraften? Und da spielt die Skalenfreiheit eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn Teile von Netzwerken ausfallen. Ganz spannend zu untersuchen, was ist passiert beim Erdbeben in Haiti? Oder jetzt, ich habe noch keine Information jetzt über die Katastrophe auf den Philippinen. Wer waren die Ersten, die Netzwerke aufgebaut haben? Das waren nicht die Hilfsorganisationen, sondern das waren die Commons-basierten Peer-Netzwerke. Die haben zuerst die Hilfe dorthin gebracht. Die sind zuerst dort gewesen, weil sie sich dezentral vernetzt haben. Unglaubliche Reaktionsfähigkeit. So, Stigmergie, polyzentrische Selbstorganisation. Jetzt gibt es ein Bild. Das ist so ein polyzentrisch-dezentrales, stigmergisch vermitteltes Szenario für die Fantasie, wo gesellschaftliche Aufgabenteilung, möchte ich es nennen, nicht mehr Arbeitsteilung, Aufgabenteilung, weil es geht nicht nur um Arbeit, sondern es geht um alle Tätigkeiten in der Gesellschaft, auch die, die jetzt nicht als Arbeit gehandelt werden. Wo gesellschaftliche Aufgabenteilung so organisiert wird, dass die Existenz eines jeden dauerhaft gesichert ist, dass die gesellschaftlichen Funktionen, die nötig sind, nötige Tätigkeiten alle wahrgenommen werden und dass niemand hinten runterfällt. Nur ein kurzes Bild, die Zeit rennt mir davon, deswegen noch ein paar Eigenschaften, die ich da rauspicken will. Zum Beispiel die knechtende Arbeitsteilung verschwindet. Kann man auch jetzt schon sehen. Ja, die Trennung von Entscheidung und Umsetzung, die genau in diesen bürokratischen Hierarchien drinsteckt, die löst sich auf. Die entscheiden, sind auch oft die, die es machen. Weil nämlich auch gemeinsam entschieden wird, was zu tun ist in solchen dezentralen Projekten. Es gibt eine interessanterweise hohe Effektivität und Effizienz, weil ich natürlich dann auch nur das mache, was nötig ist, um die Ziele zu erreichen. Wir können uns den ganzen idiotischen Overhead der Geldlogik sparen. Ein Drittel der gesellschaftlichen Ressourcen wird für nichts verwendet, nämlich nur für die Bewegung von Geld von A nach B. Das ist die Ressourcenverschleuderung schlechthin in dieser Gesellschaft. Die Vermittlung wird anders geleistet, die wird im Prozess der Realisierung der gesellschaftlichen Tätigkeiten mitgeleistet sozusagen. Das heißt, so wie die Ware tatsächlich die Ware und Wert, die Vermittlungsform in der Warengesellschaft ist, so ist tatsächlich das Produkt in einer freien Gesellschaft die Vermittlungsinstanz, worüber die Tätigkeiten koordiniert werden. Weil es geht immer um die Frage, wie machen wir das jetzt, welche Ressourcen sind notwendig und so weiter und so fort. Noch ein Satz, dann bin ich gleich fertig. Ja, ich weiß, du schreibst schon. Wo funktioniert Stigmergien? Das finde ich auch nochmal sehr spannend, weil nämlich oft wird zum Beispiel Konsens oder auch lokaler Selbstorganisation entgegengehalten, naja gut, das mag ja für 15 Leute funktionieren, aber wenn es mit Tausenden und Millionen zu tun hat, geht das nicht auf. Der Witz ist bei Stigmergie, die skalieren eigentlich nur dann richtig gut, wenn man es mit riesengroßen Systemen hat, die möglichst divers sind, möglichst viele Unterschiede enthalten. Also große, komplexe Systeme. Warum ist das so? Weil in großen Systemen sowohl die, ich sage jetzt mal, Nachfrageseite, das, was getan werden muss, wie die Seite des Erbringens, das, was getan werden kann von den Menschen, weil das Matching, die Wahrscheinlichkeit des Matchings, dass es also genau für diese abgefahrene Aufgabe diesen abgefahrenen Menschen gibt, der genau sagt, das ist mein Ding und ich mache das jetzt. Die ist bei großen Systemen wahrscheinlich. Das hat man in der Forschung von Stigmergie ganz gut zeigen können oder auch in der Netzwerkforschung. Große, komplexe Systeme, das funktioniert gerade nicht für kleine Systeme. Also die Kombination von dezentraler, bedürfnisgetriebener Absprache, was wollen wir machen, und der stigmergischen Vermittlung auf der Meso- und Meta-Ebene. Diese Kombination ist aus meiner Sicht ein Mechanismus, wie gesamtgesellschaftliche Vermittlung jenseits der Warenform funktionieren kann. Ich habe das mal so als Gesetz formuliert. Es gibt ein Gesetz der freien Software. Das Gesetz der freien Software sagt, du musst nur genug Augen haben, die in die Software, also in den Quellcode reingucken und alle Fehler werden verschwinden. Weswegen strukturell proprietäre Software, wo man nicht reingucken kann, immer schlechter ist, strukturell. Übertragen auf die Stigmergie heißt das, du musst nur genug Leute haben und du wirst eine Spezialistin oder Spezialisten, also einen Nerd oder Geek finden, die genau diese Aufgabe, die gebraucht wird, auch macht. Das ist genau diese Wahrscheinlichkeit des Matchings. Was heißt das jetzt für politisches Herangehen, für aktuelles Handeln? Meiner Meinung nach ist die zentrale Botschaft für uns, für mich. Es geht nicht darum, andere Leute zu organisieren, sondern es geht darum, Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich Leute selbst organisieren. Und das ist ein qualitativer Perspektivenwechsel, den wir auch in Theorie übernehmen müssen, weil die Entwicklung objektiv revolutionär vorangetrieben durch das Kapital in diese Richtung geht. Und wenn wir dahinter zurückfallen und versuchen, quasi in fordistischer Manier für die anderen zu organisieren, was sie zu tun haben, dann haben wir meiner Meinung nach den Nerv der Zeit nicht verstanden. Da springe ich jetzt drüber hinweg und zeige euch nur noch das Fazit und sage dabei jetzt nichts mehr zu, außer vielen Dank.